Alles setzt seine Hoffnungen auf dieses Konzil, denn die kirchlichen Missstände sind seit Pisa noch ärger geworden. Reform an Haupt und Gliedern muss die Parole lauten. Das Unglück der damaligen Kirche ist die Pfründe. Geistliches Einkommen und Ausübung des Amtes werden voneinander getrennt. Die Pfründe wird freizügig. Häufung der Pfründen tritt ein, indem Begünstigte nun das Einkommen mehrerer Kirchenstellen verzehren, die geistlichen Verpflichtungen aber durch einen Provisor versehen lassen, der, elend bezahlt, in keiner Weise eine Stütze der Kirche oder des religiösen Lebens genannt werden kann. Es gibt auch viel zu viele Geistliche. An der Prager Metropolitankirche alleine sollen es 300 gewesen sein. Leicht können sich gegen diese Missstände Sekten erheben, die außerhalb der Kirche das religiöse Glück ihrer Anhänger verwirklichen wollen. Die Kirche gilt damals als Stätte der Korruption und hat ihre Verwurzelung in der breiten Masse verloren. Noch sucht das Jahrhundert, die Reform der Kirche in der Kirche herbeizuführen. Man hofft noch, das Papsttum bewegen zu können, Maßnahmen zur Heilung der Kirche an Haupt und Gliedern seine Zustimmung zu erteilen. Aus diesem Streben erheben sich die Konzile. Weitaus stattlicher als das Pisana weist das Konzil von Konstanz 150 Bischöfe, 100 Äbte, 33 Erzbischöfe, 29 Kardinäle, 3 Patriarchen, aber auch 300 Doktoren, darunter den Kanzler der Pariser Universität Jean-Charles de Gerson auf. Über 18.000 Prälaten und 80.000 Laien haben sich in jenen Jahren in Konstanz eingefunden. Trüber Ahnungen voll ist auch, durch Sigmund bewogen, der Papst Johann der 23. in Konstanz eingeritten. Er hofft, die Versammlung auf die Besprechung der Irrlehren des Oxforder Universitätsprofessor John Wycliffe und seines Schülers Hus ablenken zu können, denn er weiß, dass es mit seinem Papsttum vorbei ist, wenn die Frage der Beseitigung des Schismas erst einmal zur Beratung kommt. Wycliffe leugnet die Lehre über die Umwandlung von Brot und Wein während des Messopfers, die sogenannte Transsubstantiation. Er verwirft die Ohrenbeichte und die Lehre vom Ablass, ebenso die Verehrung der Heiligen. Johannes Hus, 1369 in dem tschechischen Dorf Husinec geboren, vertritt, Gelehrter und Priester zugleich, die Lehre Wycliffes und tritt für die evangelische Armut und den Empfang des Altarsakraments in beiden Gestalten ein. Durch Werbereisen steht ihm besonders sein Freund Hieronymus von Prag zur Seite, der dem böhmischen Hochadel angehört. Aus Abneigung gegen die Deutschen, schon wegen seiner demütigenden Absetzung, duldet König Wenzel die deutschfeindliche Bewegung, die früh aus dem Hussitentum losbrandet. Die Tschechen bestimmen den König, die Verfassung der Prager Universität zu Ungunsten der Deutschen umzustoßen. Die erste deutsche Universität war in 4 Nationen eingeteilt. Die Deutschen hatten bisher 3 von den 4 Stimmen innegehabt und machten 4/5 aller Studierenden aus. Nun erhalten die Tschechen 3, die anderen Nationen zusammen nur eine Stimme. Als die Beschwerde des Rektors Baltenhagen abgelehnt wurde, haben die deutschen Studenten unter Führung ihrer Professoren die Universität verlassen, zunächst 2000 an der Zahl, dann weitere Tausende. Durch sie ist im gleichen Jahre 1409 die Universität Leipzig gegründet worden, während die Prager Universität von da ab zu verdorren beginnt. Als Hus endlich in den großen Kirchenbann getan von Prag verbannt wird, wiegelt er die Bauern in der Gegend von Tabor in Südböhmen, wo er sich aufhält, für die neue Lehre auf. Nun lädt ihn der König unter Zusicherung freien Geleits nach Konstanz. Da selbst noch vor dem König eingetroffen, wird er bald vom Konzil als Ketzer und Gebannter verhaftet, so dass ihn Sigmund bereits als Gefangenen antrifft. Da aber die vom König nun angedrohte Abreise von Konstanz das Ende der Kirchenreform bedeutet hätte, lässt sich Sigmund beruhigen und es bei einer erfolglosen Einsprache bewenden. Er erwirbt immerhin für Hus, zu dessen Gunsten der böhmische Adel einen mächtigen Protestbrief übersandt hat, das Recht der Verteidigung. Dieser weigert sich, seine Schriften und Aussprüche zu widerrufen, obwohl das Konzil bereits vorher durch Verurteilung der Lehren Wycliffes den Weg zur Verurteilung des Tschechen geebnet hat. Als mutiger Kämpfer leugnet Hus die Autorität des Konzils, in Glaubenssachen zu urteilen. So wird er denn am 6. Juli 1415 nach einer letzten Vernehmung als Ketzer erklärt und gemäß den fürchterlichen Ketzergesetzen des Papstes Innozenz III. Der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben. Aus der Sitzung weg wird er, nach einem vergeblichen Appell an den König wegen des gebrochenen Geleites, zum Scheiterhaufen geführt. Sigmund errötet, aber dem Ketzer gegenüber sind ihm die Hände gebunden. Er kann nur nochmals Hus zum Widerruf auffordern lassen. Dieser aber verweigert hartnäckig den Widerruf und ist als Märtyrer für seine Sache gestorben, ebenso wie ein Jahr nach ihm Hieronymus von Prag. Inzwischen sind bereits die Wogen über Papst Johann den 23. zusammengeschlagen. Wohl ist die Überzahl der italienischen Kleriker für ihn, aber Sigmund erreicht die Abstimmung nach Nationen getrennt, wodurch das Übergewicht ausgeschaltet wird. Johann verlässt nun mit Hilfe des ihm ergebenen Herzogs Friedrich von Vorderösterreich das Konzil, um dieses dann für aufgelöst zu erklären. Aber die Sache nimmt eine böse Wendung. Der Burggraf von Hohenzollern bemächtigt sich des Papstes, der, nun endgültig gestürzt, von Burg zu Burg als Gefangener wandern muss. Die einen Augenblick in Konstanz drohende Panik hatte der König durch eine persönliche Ansprache verhindert. Das Konzil erklärt, dass es über dem Papst stehe und sich vor der Lösung seiner Aufgabe nicht auflösen werde. Herzog Friedrich von Tirol, später Friedrich mit der leeren Tasche genannt, wird von Sigmund zur Verantwortung vorgeladen. Als er vor dem Gericht des Königs nicht erscheint, wird er in die Acht erklärt und die Nachbarn werden aufgefordert, sich seines Landes zu bemächtigen. Nicht weniger als 400 Fehdebriefe langen bei dem unglücklichen Herzog ein. Auch die Eidgenossen wenden sich gegen ihn, der sich gegen solche Übermacht nicht zu wehren vermag. Alle Besitzungen der Habsburger im Aargau, auch Schaffhausen, Frauenfeld, Winterthur, Dietzenhofen und Waldshut gehen verloren. Der Stein, die mächtige Herzogsburg bei Baden, geht eben in Flammen auf, als der König nach vollzogener Unterwerfung Friedrichs den Auftrag zur Einstellung der Feindseligkeiten erteilt. So ist die uralte Herrschaft der Habsburger im Aargau binnen 17 Tagen zusammengebrochen. Im Breisgau, der den Habsburgern seit 1368 gehört, ist Breisach gefallen, im Sundgau Pfirt und als Münster. Selbst Feldkirch ist Friedrich durch den Grafen Toggenburg entrissen worden. Nach 11 Monaten der Haft gelingt dem Herzog die Befreiung. Friedrich hat später sein Gebiet wieder in seine Hand bringen können, nur der Aargau ist nicht mehr zurückgewonnen worden. Auch König Sigmund kann aus der Beute der Schweizer nur Schaffhausen, Dietzenhofen und Winterthur zu Reichsstädten verwandeln.